Die Campus Radio Kiel WG. Heute Dating. Du Kai, wo lernst du eigentlich die ganzen Frauen kennen? Na, in der Uni. Warum? Na, ich hatte doch am Freitag ein Date. Naja. War nicht so gut? Er war nett und so, aber irgendwie komisch. Oh Kathi, du lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Also, wir haben uns zu einem Spazierdate getroffen. Du weißt ja, Corona und so. Naja, und er sah auch echt gut aus, aber bis auf ein nuschliges Hallo hat er kein Wort rausgebracht. Und was passierte dann? Nachdem ich auch nichts mehr sagte, fing er an, wie wild auf seinem Handy zu tippen. Er hatte mir tatsächlich geschrieben, als wäre ich nicht gerade neben ihm. Ist der Typ stumm? Kann er vielleicht nicht reden? Doch, ich kenne ihn aus der Uni. Wir haben dasselbe Seminar zusammen. Und naja, ich fand seine Redebeiträge bei der Zoom-Konferenz immer so sympathisch. Naja, und dann habe ich ihn nach dem Date gefragt. Naja, manchmal braucht es ja auch Zeit, um aufzutauen. Da ist man vielleicht ganz schüchtern und aufgeregt bei einem ersten Date. Da redet man halt vielleicht nicht so viel. Naja, wie gesagt, er schreibt mir also, statt mit mir zu reden. Ich antworte ihm natürlich normal im Gespräch, weil ich Schreiben irgendwie albern finde. Nach einiger Zeit hält er an und sucht irgendwas in seinem Rucksack. Oh, und was war drin? Du glaubst es nicht. Ein ausgedrucktes Küsschen-Emoji. Was? Das ist sehr merkwürdig. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich los muss. Echt unangenehm. Ach, Kathi, möchtest du vielleicht einen Keks zur Beruhigung? Danke. Dating ist nie einfach.